Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alle Sufbet, Allah zum Herrn der Welten, Allah Segen, Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich an euch immer wieder daran und fordere mich an euch eindringlich dazu auf, Allah Azza wa Jalla zu fürchten. Allah sagt es gemäß im Koran Karim, und ihr glaubt, seht euch vor Allah vor, so wie es ihm gebührt, dass man sich vor ihm vorsieht, und sterbt nicht anders denn als Gottergebene. Liebe Geschwister, wir wissen zweifellos, dass die islamische Gesetzgebung alles beherbergt, alles beinhaltet, was gut für den Menschen ist und dem Menschen nichts gesetzlich gemacht hat oder auferlegt hat, außer was ihm in diesem Leben und oder im nächsten Leben zugute kommt. Das, was Allah Azza wa Jalla erlaubt hat, ist das, worin kein Schaden für uns besteht. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen verboten hat, dann heißt es deswegen verboten, weil es eben für uns schädlich ist auf Dauer. Liebe Geschwister, die islamische Gesetzgebung sagt dir nicht zu einer verbotenen Sache einfach nur, diese Sache ist verboten und mache sie nicht, sondern sie zieht einen großen, weiten Kreis um das Verbotene herum, um dir zu sagen, Vorsicht, begib dich gar nicht erst einmal in die Nähe dieser verbotenen Sache. Und so hat die islamische Gesetzgebung viele Dinge verboten, nicht weil sie an sich das Problem sind, sondern weil sie zu Verbotenen führen. Das heißt, sie sind verboten, das andere ist auch verboten, aber das eine ist natürlich schlimmer als das andere. Nehmen wir als Beispiel dafür, die islamische Gesetzgebung hat dir, bewahrt dir deine Religion, bewahrt dir deinen Islam, bewahrt deinen Iman. Wodurch? Indem er dir verbietet, egal was zu machen, was zum letztendlich zum Schirk oder zum Kufr führt. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel verboten, dass man auf den Gräbern betet oder in Richtung der Gräber betet oder dass man zum Beispiel sogar an einem Ort schlachtet, an dem die Götzendiener normalerweise für ihre Götzen schlachten, oder dass man beim Reden den Eindruck erweckt, als wäre Allah Azza wa Jal auf der gleichen Stufe wie ein Mensch, wo er Gott bewahre. Als würde, wenn man zum Beispiel sagen würde, wir machen das inshallah so, sofern du möchtest. Wir machen das inshallah so, du machst inshallah und gleichzeitig, wenn der Mensch das möchte. Nein, du musst aufpassen und darfst dabei achten beim Sprechen, dass Allah Azza wa Jal die höchste Stufe einnimmt und man sagt, wir machen es so, wie Allah will und hiernach, so wie du es möchtest zum Beispiel. Das heißt, jede Sache, die zum Schirk führen könnte, ist verboten worden. Deswegen auch das Bilderverbot und viele andere Dinge. Ebenso, liebe Geschwister, bewahrt der Islam und schützt deine Seele. Und so hat er das Morden verboten und hat dem Mörder strengste Strafe angedroht und hat verschiedene Dinge gemacht, dass es erst gar nicht dazu kommen darf. Genauso hat der Islam bewahrt die Nachkommenschaft. Und so hat er den außerehelichen Geschlechtsverkehr als Zina verboten und auch, dass man sich in die Nähe davon nur begibt. Und genauso hat der Islam bewahrt dein Vermögen, deinen Besitz. Und so hat er das Stehlen verboten und genauso hat der Islam auch deinen Verstand bewahrt und so hat er den Alkohol verboten und alle anderen Drogen und alles, was dazu führt, diesen Verstand zu zerstören oder einzuschränken. Und eine der deutlichen Sachen im Islam ist, dass der Islam verboten hat, dass Männer und Frauen unnötigerweise miteinander vermischt sind, unnötigerweise miteinander vermengt sind, in einer Gesellschaft sind, dass Mann und Frau zusammensitzen, die nicht miteinander verwandt sind, also nicht miteinander, die sich nicht gegeneinander sehen dürfen. Und dafür gibt es, liebe Geschwister, zahlreiche Beispiele aus dem Koran und aus der Sunna. Und natürlich aufgrund der Zeit möchte ich hier nur ein, zwei Beispiele erwähnen. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim sinngemäß gesagt zu den Sahaba radiallahu anhum, dass wenn sie von den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas verlangen, von den Frauen des Propheten etwas haben wollen, mit ihnen reden wollen, dann sollen sie mit ihnen sprechen, aber während ein Vorhang dazwischen ist. Allah sagte, das ist reiner für euch, das ist reiner für eure Herzen und reiner für ihre Herzen. Und dann subhanallah al-azim, man könnte jetzt fragen, was hat das mit den Frauen, was hat mit unseren Frauen zu tun, wenn die Ayah handelt von den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir sagen, die Antwort lautet ganz einfach, lieber Bruder, wenn das gilt für die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man aufpassen muss. Denn obwohl die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam die reinsten Frauen überhaupt gewesen sind und die Sahaba radiallahu anhum diejenigen gewesen sind, die sich am weitesten entfernt haben von solchen sündhaftem Gerede, dann erst recht für die Männer und Frauen der heutigen Zeit, wo manche von ihnen nach der Sünde doch nur suchen, möge Allah uns davor bewahren und beschützen. Deswegen der Grund, Allah sagte, es ist reiner für euch und reiner für sie. Dieser Grund, der gilt doch, liebe Geschwister, für uns erst recht. Und es gibt noch viele andere Beweise, wie dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Salah, obwohl beim Gebet und einer Moschee man am wenigsten an das andere Geschlecht denken würde, trotzdem beten dort die Frauen hinten und die Männer vorne. Und die Frauen dürfen beim Gebet nicht reden. Selbst wenn der Imam einen Fehler macht, die dürfen maximal klatschen und die Männer sagen Subhanallah und so weiter und so fort. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet extra gewartet hat, einen Moment, bis die Frauen weggegangen sind. Und danach erst ist er aufgestanden, sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Männer sich damals umgedreht haben, haben die Frauen ja hinter ihnen gebetet und so weiter und so fort. Es gibt viele Beweise dafür. Manche Leute sagen, ja, was sollen wir denn machen? Oder Entschuldigung, bevor ich darüber spreche, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in einem Hadith eindeutig und ausdrücklich sogar gesagt, denn ich habe mal gehört und sogar gelesen, wie einer der, ein Religionsmann sein soll, wie er selbst gesagt hat, diese Thematik wird im Islam, in der Scharia, im Koran, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht weder namentlich erwähnt, noch von der Bedeutung her. Das heißt, Ikhtilat, dieses Thema, wird weder als Begriff erwähnt, noch, sagt er, wird dieser Begriff in irgendeiner Weise angesprochen. Und subhanallah al-azim, dann geben wir diesem Bruder dieses schöne Geschenk, der Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, überliefert und in seinem Sunnenbuch ein Kapitel Anstand, im Unterkapitel Männer und Frauen, die auf dem gleichen Weg laufen, so lautet dieses Kapitel. Dort überliefert uns Abu Usaid al-Ansari radiallahu anhu. Er sagte, ich habe gehört, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal Folgendes gesagt hat, als er aus der Moschee rausgegangen ist und gesehen hat, wie Männer und Frauen auf dem Weg zusammen laufen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu den Frauen, er sagte, bleibt etwas zurück. Er sagte zu den Frauen, bleibt etwas zurück. فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقِ. Das heißt, es steht euch nicht zu, in der Mitte des Weges zu laufen, und haltet euch am Wegrand. Und haltet euch am Wegrand. Dann sagt Abu Usaid radiallahu anhu, er beschreibt, was passiert. Er sagt, die Frauen sind dann so nahe am Wegrand gelaufen an der Wand, dass teilweise ihre Kleider hängen geblieben sind an der Wand. So sehr haben sie sich dann von den Männern. Und das zeigt, dieser Hadith zeigt, liebe Geschwister, dass jeder Mensch das macht, was er machen kann. Also wenn eine Frau es vermeiden kann, dann vermeidet sie es. Er hat nicht zu ihnen gesagt, ihr sollt nicht auf die Straßen gehen und ihr sollt nicht eure Aufgaben erledigen, sondern er hat gesagt, wenn ihr schon da seid, dann haltet euch bitte an die Regeln. Und manche Leute, subhanallah al-azim, die sagen, ja achi, damals haben auch die Sahaba radiallahu anhum auf dem Markt gekauft und verkauft und da waren Männer und Frauen doch auch zusammen. Und heute sogar, wenn du guckst nach Mekka bei der Kaaba, siehst du, wie die Männer und Frauen zusammen alle das Haus umschreiten und miteinander vermischt, eine Form von Ikhtilat. Und wie willst du das verbieten, obwohl das eindeutig damals gemacht worden ist und bis an den heutigen Tag gemacht worden ist? Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, dass diese Art Beweisführung ist vergleichbar mit der Beweisführung der Kuffar von Quraysh, als Allah subhanahu wa ta'ala das Zinsen verboten hat, die Zinsen verboten hat. Denn die Quraysh haben sich gedacht, warum sollen Zinsen verboten sein? Zinsen bedeutet, ich gebe Geld und nehme Geld oder umgekehrt. Und das ist Vermögen gegen Vermögen. Und ob ich eine Ware kaufe und dafür Geld nehme oder ob ich Geld gebe und dafür Geld nehme, wo ist der Unterschied? Vermögen wird getauscht gegen Vermögen. Und deswegen sagten sie, innama al-bay'u mithlu riba, bay', Kauf, ist doch das gleiche wie Zinsen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied, liebe Geschwister, liegt ganz einfach am zweiten Satz dieser Eier. Allah sagte, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ. Allah Azza wa Jal hat den Kaufhandel erlaubt und er hat das Zinsnehmen verboten. Das ist der Unterschied. Allah Azza wa Jal hat das eine erlaubt und das andere verboten. Bei der Kaaba hat Allah Azza wa Jal es dir erlaubt, dass du dort läufst Und ansonsten, wenn du zum Beispiel zu Hause bist und mit deiner Familie besuchst und mit deiner Cousine sitzt, die nicht dein Mahram, für die kein Mahram bist oder wer auch immer, dann ist es eben nicht die gleiche Situation. Allah Azza wa Jalla erlaubt und verbietet, was er will, und niemand darf ihm darin widersprechen oder Einspruch einlegen. Und es gibt dafür zahlreiche Beweise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Als letzter Beweis, die Frau von Imran, die Mutter von Maryam alayha salam, sie hat doch sich so sehr ein Kind gewünscht. Und sie hat gesagt, oh Allah, wenn du mir ein Kind gibst, dann wird es insha'Allah ta'ala, dieser Sohn wird insha'Allah ein Diener sein für Al-Masjid Al-Aqsa. Ein Diener sein, der nur sich um diese heilige oder diese edle und gesegnete Moschee kümmert. Dann, subhanallah, als ihr Kind kam, war es kein Junge, sondern es war ein Mädchen. Und deswegen sagte sie, oh Herr, ich habe ein Mädchen geboren, was soll ich jetzt machen? Weil sie hat ein Gelübde geleistet, ein Nadr geleistet. Und subhanallah, Allah azza wa jal, und dann sagte sie, rahimahallah ta'ala, sie sagte, in der Moschee gibt es aber niemanden außer Männer. Wie kann ich also mein Mädchen dorthin bringen? Das geht nicht. Und so hat Allah, und dann sagte sie, فَلَا يَنْبَغِي لِمْرَأَةٍ أَنْ تَكُونَ مَعَ الرِّجَالِ, es steht einer Frau nicht zu, dass sie zusammen mit anderen fremden Männern ist. Und daraufhin hat Allah azza wa jal ihr Gelübde für ungültig erklärt. Wie dem auch sei, wir wissen, dass das natürlich an zahlreichen Stellen unvermeidbar ist. Und darum geht es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, dass wenn man zur Arbeit geht, dass man nicht mehr zur Arbeit gehen soll, wenn man dort auf Frauen trifft. Das ist ja nicht die Sache. Sondern erstens geht es uns um zwei Dinge. Nummer eins, wir wählen es nicht aus, sofern wir die Möglichkeit haben zu wählen. Und hier ist der entscheidende Punkt, dass viele Menschen sehr, sehr schwach sind, um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit bekommst, warum machst du das dann nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat? Das heißt, du bist auch nicht damit zufrieden, wenn es geschieht. Selbst wenn es passiert, wie bei der Arbeit oder anderswo, das heißt nicht, dass du innerlich damit zufrieden bist. Und deswegen versucht man es zu vermeiden, soweit man kann, in den Moscheen, in den Sitzungen, wenn man mit der Familie zusammen ist und so weiter und so fort. Und zweitens, wir machen unser Bestmöglichstes, um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Indem wir und gleichzeitig natürlich versuchen wir, unsere Aufgaben zu erledigen, indem wir zum Beispiel unsere Blicke senken, indem wir unseren inneren Willen eben bekämpfen, unsere inneren Neigungen bekämpfen, und dass wir nur in die Stadt gehen, auf den Markt gehen oder anderswohin, wo solche Vermengungen stattfinden, wenn wir wirklich dahin gehen müssen, wie zum Beispiel um Essen zu kaufen, um Kleider zu kaufen, aber nicht um zum Beispiel Fenster shoppen oder ähnliches zu machen oder zu schauen, was es einfach an neuesten Produkten auf dem Markt gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, gottesfürchtig zu sein und solchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.